Zum 68. Gründungstag der DVK richtete jüngst der Präsident der Volksrepublik Bangladesch, MD Abdul Hamid, ein Glückwunsch-Telegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin gab er seiner Überzeugung Ausdruck, dass sich die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern auch künftig auf verschiedenen Gebieten weiter vertiefen werden. Er wünschte Genossen Kim Jong-un Gesundheit und Glück und dem freundschaftlichen Volk der DVRK Frieden, Fortschritt und Gedeihen.